WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch wieder freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, egal zu welchem Thema. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Daniel. Daniel ist 45. Guten Morgen, Daniel. Einen schönen guten Morgen, Domian. Ja. Oder gute Nacht. Ja. Hallo, Daniel. Um was geht's bei dir? Grüß dich. Ich leide unter einer Lichtscheuheit oder unter einer Lichtallergie, wie man auch sagt, eine Photophobie. Mhm. Und ernsthaft betroffen hat mich das seit Anfang des Jahres. Und das wirkt sich bei mir so aus, dass ich im Prinzip ohne Sonnenbrille auch bei bewölktem Wetter nicht mehr vor die Tür gehen kann. Mhm. Und 10 Minuten Sonnenschein, direkter Sonnenschein über meine Augen reichen aus, dass ich mehrere Tage krank im Bett liege. Wie fühlst du dich dann, wenn du krank im Bett liegst? Die ersten Symptome, die auftreten, sind, dass die Augen tränen, die Nase fängt an zu laufen, ich bekomme Schweißausbrüche, der Hals zieht sich ein bisschen zu, im ungünstigen Fall muss ich innerhalb von 10 Sekunden mich übergeben. Mhm. Das passiert dann auch mitten auf der Straße, egal wo ich bin. Das ist, wenn ich im Kaufhaus bin. Mhm. Das kann ich dann nicht unterdrücken. Ich bekomme unregelmäßigen Stuhlgang und fange am ganzen Körper an zu zittern. Das sind so die Grundsymptome. Druck auf den Ohren bekomme ich noch, als wenn ich hoch in der Luft wäre oder tief unter Wasser. Ich höre mich dann selber doppelt sprechen. Und das setzt dir erst... Das klingt so komisch. Atmest du stark in das Handy rein? Achso, Entschuldigung. So ja, das klingelt, das klingt sehr, sehr merkwürdig. Nee, es ist immer noch schlimm. Nein, wir versuchen es einmal. Es klingt so, als würdest du ganz fest reinpusten ins Handy. So klingt das. Also ich versuche mal ruhiger zu reden. Ja. Das ist aber sehr sonderbar, was du schilderst, Daniel. Und das hast du erst ab Januar diesen Jahres. Also seitdem der Winter vorbei ist, im Frühjahr. Fing das an, ich habe eine neue Wohnung bezogen mit einem großen Garten und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um festzustellen, was überhaupt Ursache ist. Ich habe mich lange gefragt, was mit meinem Körper überhaupt los ist oder was mit mir los ist. Mhm. Ich konnte mir das selber nicht erklären oder andere Leute auch nicht. Grundsymptome habe ich schon seit mehreren Jahren, das hat sich aber immer nur so geäußert, dass ich halt tränende Augen, Nase laufen hatte. Das ist auch kein Rotz, die Nase läuft einfach. Mhm. Flüssigkeit. Und das setzt dir immer ein, wenn du starkem Licht ausgesetzt warst. Richtig. Und ich habe die Zusammenhänge halt nicht erkannt oder gesehen. Ganz lange. Und ansonsten bin ich gesund. Meine Blutwerte sind super. Ja. Ich hab sonst nichts, ne? Du warst wegen dieser Angelegenheit sicher schon bei einigen Ärzten. Richtig. Ich frage mich gerade, welche Fachrichtung dafür zuständig ist. Es wird wahrscheinlich über spezielle Augenkliniken gehen. Mhm. Ich habe jetzt gerade speziell den Termin, habe ich zum Glück kurzfristig bekommen, morgen früh um 9 Uhr nochmal bei einem Augenfacharzt hier in Düsseldorf. Mhm. Habe ich nochmal einen Termin, da erhoffe ich mir einiges von. Was hat man denn bisher diagnostiziert? Gar nichts. Gar nichts? Ja. Also es gibt dafür, wie du es jetzt gerade geschildert hast, kein klares Krankheitsbild. Nee, in der Form nicht. Mein Arzt, bei dem ich heute auch noch war, der meinte auch, dass es für das, was ich habe, wohl auch keine Medikamente gibt. Mhm. Und bisher war es aber immer so, dass das Hauptproblem ist, dass die Leute mir das nicht glauben. Das ist eigentlich so mit das Schlimme noch. Wie, die Ärzte glauben das nicht, wenn du deine Symptome schilderst, so wie du es mir gerade geschildert hast? Richtig. Die glauben mir das wenig. Also der vorletzte Arzt, der meinte dann, ja, dann müsste ich zu einem Hautarzt gehen. Aber ich habe das alles ausprobiert und verschiedene Sachen auch ausgeschlossen. Also erst denkst du an Heuschnupfen, Lebensmittelallergien oder sogar Katzenhaarallergie. Ich habe eine dreibeinige Katze, die habe ich zwischendurch ausquartiert. Dreibeinige Katze hast du? Der ist super. Der hat drei Beine, zwei Eckzähne und ist auf einem Auge blind. Den habe ich aus dem Tierheim. Den habe ich aber auch schon seit 11 Jahren. Ja gut, dann liegt Sarah nicht. daran liegt es nicht. Den habe ich auch schon aussortiert zwischendurch. Habe den natürlich wieder zurückgeholt. Über so ein Ausschlussverfahren bin ich der Sache dann halt irgendwann immer näher gekommen. Mhm. Oder ein bisschen auf die Spur gekommen. Und, aber die Frage ist wirklich, ob ein Augenarzt der richtige Ansprechpartner ist. Wenn es eine Form von Allergie ist, trifft das Sonnenlicht ja nicht nur deine Augen, sondern in der Tat deinen ganzen Körper. Das macht nichts. Ich habe mich mit verbundenen Augen bei Sonnenschein bei mir in den Garten gelegt und es passiert gar nichts. Ja gut, mit verbundenen Augen und angezogen komplett. Nein, ja. Also mit Badehose. Ach so. Wir hatten ja einen heißen Sommer. Ah. Und es passiert nichts. Ah, ich habe es ausprobiert. Also es hat definitiv mit den Augen etwas zu tun. Richtig. Oder auch, ich bekomme auch keine Prusteln auf der Haut. Also ich habe keine Sonnenallergie, sondern es ist wirklich eine reine Lichtallergie oder Lichtscheuheit. Wie lebst du jetzt mit dieser Einschränkung? Wie hast du das ganze Jahr über gelebt? Eingeschränkt. Ich war dann halt irgendwann nicht mehr fähig, normal zu arbeiten. Ich bin arbeitswillig, ich habe gute Jobs gehabt. Habe es dann auch immer wieder probiert und der letzte Fall war dann im Prinzip, dass ich auf der Messe mal in Köln gearbeitet habe, als Elektro- und Lichttechniker. Mhm. Und dann habe ich, in der Messehalle selber ist es okay, da sind keine Fenster drin. Mhm. Da kann ich mich tagsüber ganz gut bewegen, wenn ich mich auf dem Hin- und Rückweg gut schütze. Dann habe ich aber den LKW irgendwie mit abgeladen und dann haben die nachmittags den Notarzt gerufen. Mhm. Also es bezieht sich immer auf Sonnenlicht. Ja. Also ich sitze hier im Studio bei sehr starkem Scheinwerferlicht, das würde dir nichts ausmachen. Das kann ich, deswegen ja. Das ist ja jetzt auch das, es gibt ja, Hannelore Kohl hatte das komplett auf Licht bezogen, auch auf künstliches Licht. Das war nochmal, die hat auch andere Symptome gehabt als ich. Wie gesagt, ich mache ja auch Lichttechnik. Das heißt, ich installiere auf Messen wirklich auch kräftige Strahler, das ist dann so ähnlich wie bei dir im Studio jetzt wohl gerade. Das ist ja schon verrückt, da ist jemand, der arbeitet als Lichttechniker und bekommt eine Lichtallergie. Ja. Das ist ja schon, da hätte jetzt der Psychoanalytiker wahrscheinlich seine Freude dran, was es da irgendwie auf sich hat. So einen muss ich vielleicht auch nochmal gehen, das habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Wie lange halten denn dann solche Anfälle an, die du gerade beschrieben hast? Also die gehen teilweise über mehrere Tage. Aber dann könntest du doch direkt zu einem Arzt, um zu beweisen, hier das und das passiert, wenn ich in die Sonne gucke. Ja gut, die Nachsymptome sind dann, also die ersten Symptome sind die, die ich vorhin beschrieben habe, mit Augentränen, Naselaufen, Schweißausbrüche. Mhm. Die Folgesymptome sind, das ist ein Misch aus Nesselfieber, Schweißausbrüche, Zittern am ganzen Körper und Gänsehaut. Mhm. Mit unregelmäßigem Stuhlgang. Und dann liegst du wirklich nur noch im Bett und du kannst gar nichts mehr machen. Es geht gar nichts um. Man kann sich das so vorstellen wie jemand, der richtig starke Migräne hat. Mhm. Ich bin noch nicht mehr in der Lage, Wäsche zu waschen. Dann bin ich froh, wenn ich auf Toilette komme und wieder zurück. Hast du mal dich ausführlich schlau gemacht im Internet, ob es Menschen gibt, die das auch genauso haben wie du? Im Moment so gut wie es geht. Ich habe jetzt noch nicht alle Foren durch, aber ich habe mir verschiedene Seiten habe ich mir natürlich auch runtergeladen und geguckt. Auch mit den Symptomen, genau meine Symptome sind jetzt nicht spezifiziert aufgeführt. Ähnliche. Ist eigentlich irgendwas im letzten Jahr Dezember oder dann in diesem Jahr Januar irgendwas Besonderes passiert in deinem Leben? Du meinst, dass es psychisch bedingt ist? Ich frag mal einfach mal so. Ja. Ich denke nicht. Gar nichts. Es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Also es ist ganz normal mein Lebensverlauf. Ich habe eben sehr bewegtes Leben hinter mir schon. Und lebst du alleine? Bist du Single? Ich lebe alleine, ja. Also mit meiner Katze. Natürlich, mit der dreibeinigen Katze, ja. Genau. Und es ist nichts vorgefallen oder nichts Schockierendes oder nichts, was mich jetzt in meinem Leben irgendwie aus der Bahn geworfen hätte. Mhm. Da gab es keine Vorfälle. Also brauchst du jetzt wirklich einen guten Diagnostiker. Jemanden, der dich als Ganzes sieht. Weil es kann natürlich sein, dass es irgendeine psychologische Komponente hat. Vielleicht eine Kombination aus einer wirklichen Lichtallergie plus irgendwas psychischem, wie auch immer. Diagnostiker hört sich schon mal gut an. Ja, das, ich glaube, so ein in Anführungszeichen normaler Augenarzt oder Hautarzt wird da vielleicht gar nicht so weit kommen. Ich glaube auch nicht, dass ich morgen relativ weit komme. Ich hoffe es mir natürlich jedes Mal. Ne? Wir können ja mal Folgendes machen. In solchen Fällen sage ich das immer gerne oder frage gerne mein Publikum, die ja sehr bewandert sind, gerade manchmal auch in solchen ausgefallenen Dingen. Wer eine Idee hat, mailt uns das doch bitte. Wir reichen das dann an den Daniel weiter. Vielleicht kommst du auf diesem Wege auf irgendeine Spur, die dich dann letztendlich zur Lösung führt. Es gibt eine Option, gibt es noch, die habe ich noch nicht ausschließen können. Das ist eine Jodintoleranz. Mhm. Die führt solche Symptome dann auch mit sich und wird aber auch über die Augen ausgelöst. Mhm. Okay, vielleicht. Ich versuche mich seit einiger Zeit jodfrei zu ernähren, was fast nicht möglich ist. Mhm. Und die Symptome haben aber nicht abgenommen. Aber okay. Ich hab jetzt einen Termin am 10. und dann gucke ich mal, was da rauskommt. Da bin ich bei einem speziellen Hautarzt, der testet das. Also ich schlage vor, dass meine Psychologin dich jetzt auf jeden Fall auch nochmal kurz anruft. Vielleicht hat sie noch irgendeine Idee. Das Publikum bitte ich uns zu mailen, wenn jemand eine Idee hat. Das reichen wir natürlich dann so schnell wie möglich an dich alles weiter, Daniel. Ich hoffe und drücke die Daumen, dass wir irgendwie dir ein bisschen weiterhelfen können. Das wäre sehr schön. Ich bedanke dir sehr für das Gespräch. Du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Super, danke. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, Daniel. Alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Maike und Patrick, 32. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ich spreche zuerst mit Maike. Du sprichst mit Maike, ganz genau. Kann ich denn gleichzeitig auch? Kann ich auch gleichzeitig mit Patrick sprechen? Ich weiß nicht, das geht immer mit Lautsprecher immer ein bisschen schwierig. Okay, ne? dann reichst du gleich das Gerät. Genau, ich reich gleich weiter. Genau. Liebe Maike. Ja, Domian, wir rufen aus Australien an und wollten dir erzählen, dass du uns gerade durch die Welt begleitest. Ihr seid Weltreisende im Moment? Sozusagen, ganz genau. Wir haben uns eine Auszeit aus dem Job genommen und haben uns in unseren Rucksack gepackt und reisen durch Südostasien und Australien. Und gerade sind wir an der Ostküste von Australien, also sozusagen zurück in der Zivilisation zwischen Cairns und Brisbane irgendwo. Wie ist das Wetter bei euch? 10 Uhr morgens, 31 Grad Sonnenschein. Ah ja, hier hatten wir Schnee und Schneeregen in Köln. Ja, schon gehört. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Wir sind insgesamt 3 Monate unterwegs und kommen kurz vor Weihnachten wieder zurück. Also die Reise ist also fast schon vorbei. Ja, ganz genau. Aber es ist noch ein bisschen vor uns. Also wir haben jetzt hier in Australien 7000 Kilometer ungefähr zurückgelegt mit dem Wagen. Und da war es gerade an der Westküste, waren große Strecken, wo wir keinen Radioempfang hatten. Und da war es natürlich super, dich dabei zu haben. Das war eine super Entertainment. Das heißt, ihr habt euch das aufgenommen oder über Podcast hört ihr das? Ganz genau. Ja, wir hören das über Podcast. Das heißt, überall, wenn wir mal Wi-Fi hatten, haben wir uns runtergeladen aufs Telefon und mehrere Folgen. Und dann, wenn wir, als wir durch den roten Outback hier in Australien gedüst sind, haben wir eine Folge nach der anderen gehört. Das ist doch sicher ein merkwürdiges Gefühl, eine Sendung aus der Heimat zu hören, dann in weiter Ferne. Ja, es geht eigentlich. Also dadurch, dass ich schon ganz, ganz lange Domian-Fan bin und ich glaube seit 10 Jahren kaum eine Sendung verpasst habe, auch dank Podcast und ich auch im Studio in verschiedenen Ländern war, ist das eigentlich gar nicht so seltsam, dich an verschiedenen Standorten der Erde zu hören. Klar, jetzt bei Tageslicht, Sonnenschein in der roten Wüste, ja, aber nee, ganz ungewöhnlich ist das für mich gar nicht. Liebe Maike, wie kam es zu dieser Entscheidung, eine solche große Reise zu machen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, in meinem Job bietet sich das relativ gut an, mal eine Auszeit nehmen zu können, weil dadurch, dass ich projektbasiert arbeite. Was genau machst du? Ich bin Unternehmensberaterin. Ah ja, okay. Und wenn ich dann ein Projekt abgeschlossen habe, werde ich eigentlich nicht vermisst und kann dann, anstatt aufs nächste Projekt zu gehen, auch mal eine Auszeit nehmen. Und so haben wir eigentlich den Plan schon relativ lange geschmiedet, eigentlich schon seit 2 Jahren. Letztes Jahr ist uns was dazwischen gekommen. Ja, und dann haben wir dieses Jahr im Sommer geheiratet und haben gedacht, eigentlich ist das doch eine schöne Möglichkeit, daraus eine Hochzeitsreise zu machen. Das ist in der Tat eine tolle Hochzeitsreise. Das perfekte Timing. Ja, genau. Super. Maike, gib mir doch mal deinen Liebsten, bitte. Ich reiche weiter, ja, Domian. Dankeschön. Hallo, Domian. Hallo, Patrick. Ihr beiden seid ja nur wirklich sehr zu beneiden. Ja, absolut. Also uns geht's ja wirklich gut, das kann man sagen. Das habe ich gerade schon gehört. So eine tolle Hochzeitsreise kann nicht jeder machen. Nee, absolut nicht. Was wird die gesamte Reise so über den Daumen gerechnet euch kosten? Oh, das ist immer sowas, wo wir auch überschlagen und versuchen dann selber uns das so ein bisschen schön zu rechnen. Ich denke, dass wir am Ende so bei 6.000, 8.000 Euro landen. Für beide zusammen? Zusammen, ja. Also ich aber ich denke, es wird mehr. Wie gesagt, wir rechnen uns immer so ein bisschen schön. Könnte auch mehr werden, ja. Du hast, Maike, gerade schon so einige Stationen gesagt, wo ihr wart. Was war denn für dich bisher das Beeindruckendste, Spektakulärste? Also für mich persönlich war es wirklich an der Westküste hier in Australien, Cape Range National Park. Das sind tolle weiße Strände, super Wetter, viele interessante Tiere, die man beim Schnorcheln und Tauchen beobachten kann. Und vor allem, man hat halt das Land quasi für sich. Ja, es ist nicht sehr touristisch und ganz wenige Leute nur unterwegs. Und man ist immer so für sich auch, hat viel Zeit miteinander. Wenn man so in der Ferne ist und in so großen, weiten Ländern, dann erscheint einem die Enge in Deutschland, wie eng wir alle wohnen, sehr bedrückend. Geht dir das auch so? Ja, geht einem hier dann extrem so, genau. Also man sieht da diese Freiheit quasi, die man hier hat. Und klar, in Deutschland, wir wohnen mitten in der Stadt, dann ist das natürlich was anderes, wenn links, rechts, oben, unten überall Menschen einen rum sind. Das ist dann schon es ist sehr entspannend einfach dann hier einfach mal niemanden um sich rum zu haben. Was machst du beruflich, Patrick? Also ich bin auch Projektmanager, allerdings nicht in der Unternehmensberatung, sondern in einem ganz normalen Unternehmen, in einer ganz normalen Unternehmensorganisation. Ihr seid ja eine ganze Weile weggetaucht. Ihr wart in ganz anderen Lebensumständen, als normal für euch ist. Habt ihr Lust oder hast du Lust, wieder zurückzukehren in deinen normalen Alltag? Also im Moment ist es natürlich nur ganz, ganz schwer vorstellbar. Es gibt aber auch immer ein paar Sachen, die man vermisst. Aber natürlich, wenn man so eine Reise macht und fremde Länder, fremde Städte kennenlernt, dann entwickelt sich natürlich auch so ein Drang, dass man vielleicht sich auch mal hier also beruflich orientiert. Mhm. Auch mal vielleicht in einem anderen Land, einem ganz anderen kulturellen Hintergrund, vielleicht auch mal andere Sprachen. Mhm. Nee, das kommt natürlich auf so einer Reise immer wieder hoch, ja. Nur in dem Moment, wo du beruflich in einem solchen Land tätig bist, ist es auch schon wieder was anderes, als wenn man frei hat und Urlaub macht und einfach so die Seele baumeln lassen kann dort? Mit Sicherheit, also das denke ich auch. Und es gibt auf jedem Land und auch in Deutschland so Vor- und Nachteile, die man genießt. Und das ist dann immer eine Abwägung, klar. Ja. So, jetzt liegen noch ein paar Wochen vor euch. Auf was freust du dich besonders noch? Also ich freue mich besonders noch, Sydney zu sehen als Stadt. Und wir werden dann noch weiterreisen nach Borneo. Da interessiert mich natürlich insbesondere da die Natur, die Tierwelt, um ein bisschen aktiv zu sein, durch den Regenwald zu laufen. Ja, das sind so die Dinge, auf die ich mich freue in den nächsten Wochen. Patrick, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Reise und ein paar tolle Wochen noch. Verabschiede mich schon mal, wünsche alles Gute und gib mir doch bitte die Maike nochmal. Mach ich. Ja. Tschüss, ciao. Hallo. Maike, ich habe gerade den Patrick schon gefragt, auf was er sich jetzt noch besonders freut in den letzten Wochen, die vor euch liegen. Was ist es bei dir? Es ist bei mir, glaube ich, auch wirklich Borneo zu sehen, mit der ganzen Artenvielfalt, die es da gibt. Und dann am Ende nochmal in Malaysia eine Woche Strandurlaub zu machen. Und nachdem wir hier wirklich fast jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen, dann wirklich mal wieder 3-4 Nächte an dem gleichen Ort zu schlafen und nicht jeden Tag neu packen zu müssen. So. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Und dann geht's beruflich im Januar dann in Germany wieder los. Ja. Ganz genau, so sieht's aus. Maike, ich wünsche euch eine schöne Restzeit. Genießt es und vor allen Dingen dann einen guten Start wieder im Alltag hier im winterlichen Deutschland. Ja, vielen Dank. Und es freut mich ganz besonders, dass ich mal mit dir sprechen konnte. Vor allem auch dadurch, dass wir in Essen wohnen eigentlich derzeit. Ah. Und ich ganz bestimmt in der Lichtburg an einem der Termine dabei gewesen wäre. Von daher ist das Gespräch jetzt ein kleines Trostpflaster für mich. Sehr gut. Also nochmals, schöne Reise und beste Grüße ans andere Ende der Welt. Ja, bis dann. Tschüss, Maike. Ciao. Tschüss. So, und um 1:19 geht's weiter mit Rudolf. Rudolf ist 69. Guten Morgen, Rudolf. Guten Morgen, Damian. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ich bin ganz schockiert, wie gut es anderen Leuten geht. Ja, den beiden ging's gerade sehr gut. Das ist aber auch mal schön. Wir hören ja so viel traurige Sachen hier, wenn man mal was Schönes hört, wenn jemand auf Reisen ist und es ihm gut geht. Dir geht's nicht so gut? Ja, genau. Nein, was heißt gut? Ja, doch, also mir geht es schon gut, Gott sei Dank. Meine Frau liegt seit 6 Jahren im Wachkoma und ich pflege sie daheim. Mhm. Und von daher geht's mir den Umständen entsprechend gut. Ist das denn? Wir leben noch und wir dürfen zusammen sein. Mhm. Das ist eigentlich ein riesengroßes Geschenk. Seit 6 Jahren im Wachkoma. Mhm. Da werden wahrscheinlich fast alle Leute, die das hören, zusammenschrecken und denken, mein Gott, was für ein schweres Schicksal. Empfindest du das? Das kann jedem ganz, ganz schnell passieren. Nein, es ist, ich empfinde das nicht so, weil, wie soll ich das beschreiben? Das ist eine Situation gewesen, da ist das Aneurysma geplatzt, was ich vorher gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt, im Kopf und im Bauch. Mhm. Mhm. Bei ihr ist es im Kopf geplatzt? Ja. Mhm. Und selbst der Notarzt, der dann hier war, der wusste nicht, was passiert ist. Naja, bis man das wieder ins Krankenhaus geschafft hat und dann mit dem Helikopter in die Klinik. Also das war schon ganz irre. Mhm. Das heißt, sie war von Anfang an dann ohne Bewusstsein und ist gleich in das... Nein, sie war voll ansprechbar. Ach so. Sie konnte sogar noch von... unserer ersten Etage ins Erdgeschoss in den Rettungswagen noch selbst gehen. Mhm. Und dann hat man im Krankenhaus das Gehirnblutung festgestellt. Und wann ist sie in das Koma, in das Wachkoma gefallen? 27.05.99. Wie lange lag das zurück, also von der Einlieferung ins Krankenhaus, bis sie dann ins Wachkoma gefallen ist? Also ins Wachkoma ist sie eigentlich erst gefallen nach der OP. Das heißt, wir hatten dann die OP in Bayreuth. Mhm. Und die relativ schnell, nachdem es vorgefallen war, wahrscheinlich durchgeführt wurde. Genau. Mhm. In der Aufwachphase kamen dann 3 Schlaganfälle. Das war die verheerende Katastrophe dabei. Ja, das konnte man dann nicht verhindern und man konnte auch nicht so eingreifen, um sie zu retten. Offensichtlich leider nicht. Mhm. Leider. Also heute gibt es ja für diese Einfrierschocks, dass man so praktisch wie so einen Grill drüber legt und dann die Stellen, die also praktisch wie den Schlaganfall auslösen könnten, einfriert kurzfristig und dann wieder auftaut. Also ein ganz interessantes Verfahren. Jetzt hast du gerade zu mir gesagt, dass du empfindest das Schicksal gar nicht als so gravierend. Das beziehst du sicher. Also gravierend ist es auf jeden Fall, das ist natürlich klar. Gravierend insofern nicht, weil ich kann trotzdem noch mit ihr zusammen sein, das meinte ich. Okay, das bezieht sich jetzt auf deine Person. Auf unsere Person. Also auf euch beide. Ich muss sagen, auf unsere Person, weil wir kommunizieren ja miteinander. Das ist ja immer so geheimnisvoll bei Wachkoma-Patienten. Kann man, ja, das ist es. Kann man das mit ist ihnen auch kommunizieren? Ja. Und du ja glaubst, dass sie dich auch wirklich wahrnimmt und versteht? Sie reagiert ja praktisch auf meine Ansprache, auf meine Reaktionen. Wie reagiert sie? Atemtechnisch. Unterschiedliche Atemstimulationen kann sie wirklich machen. Und sie kann auch mit den Augen kommunizieren. Aber sie kann nichts sagen und sie kann auch die Hände nicht bewegen oder drücken oder sowas. Sie ist vollständig gelähmt. Komplett. Sie kann gar nichts, sie kann leider überhaupt nichts. Sie liegt komplett flach? Komplett, ja. Oder setzt du sie ab und zu in einen Rollstuhl? Jeden Tag. Sie kommt jeden Tag, sie wird jeden Tag mobilisiert, wird jeden Tag auf die Toilette gesetzt. Ich habe extra eine Reisetoilette, wo ich sie mit dem Lifter draufsetze, in so einem Liftertransporttuch kommt sie auf die Toilette, kann da halt ihr Geschäftchen machen. Und sie kann auch dann sehr schön sauber gemacht werden auf der Toilette. Das geht wunderbar mit Wasser. Besser wie im Bett natürlich. Woher weißt du, dass sie ihr Schicksal annimmt? Wie soll ich das sagen? Also am Anfang ist es so gewesen, wir waren in Bergneustadt. Da waren wir in der PIW. Das ist also auch der Hauptgrund, den ich gestern gelesen habe. Du bist ja in Kummersbach aufgewachsen. Was ist PGW? PIW, Paula Ida Wilhelm. Ja, was ist das? Patienten im Wachkoma. Ach so, okay. Und Dort sind wir ein ganzes Jahr gewesen. Mhm. Und dort bin ich praktisch, ich will mal sagen, ausgebildet worden, um das alles machen zu können, was ich heute mache. Also du bist quasi ihr Hauptpfleger. Sozusagen. Hast aber wahrscheinlich auch noch Unterstützung. Ich habe nachts Unterstützung durch den Pflegedienst, dass ich überhaupt ins Bett gehen kann. Was auch lange Zeit nicht der Fall war, da habe ich sie ganz alleine gemacht. Mhm. Da hatte ich selber zwei Zusammenbrüche, wo ich selbst flach gelegen habe. Aber nochmal die Frage, Rudolf. Woher weißt du, dass deine Frau sich vielleicht selbst nicht den Tod wünscht? Das weiß ich genau, das würde sie wünschen. Das ist das Problematische eigentlich an der ganzen Situation. Wie würdest du das merken, wenn sie das wünscht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, sie hat ja immer gesagt, wenn irgendwas mal uns mal passieren sollte, sorg bitte dafür und versprich mir, dass du dafür sorgst, dass mir niemand den Popo abputzen wird oder dass ich in so einer Situation da... Lieber möchte ich mich vorher umbringen. Das war so immer das, was sie so dann in solchen Situationen, wenn wir sowas schon mal im Fernsehen gesehen haben, gesagt hat. Aber jetzt lebt sie in dieser Situation schon seit 6 Jahren. Genau. Und jetzt habe ich auch schon oft vor der Situation gestanden. Was hast du da damals eigentlich für ein Versprechen abgegeben? Mhm. Du hast ihr in die Hand versprochen, dass du dafür sorgen wirst, dass niemand ihr den Popo abputzen. Was für ein aberwitziges Versprechen ist das eigentlich gewesen? Mhm. Das weiß ich heute. Mhm. Damals hat man gar nicht darüber nachgedacht und hat gesagt, naja, ist in Ordnung. Aber dass es eines Tages mal so kommen kann, darüber macht sich ja kein Mensch auch nur annähernd einen, eine Vorstellung davon, aber, dass sowas mal passiert. Aber man schaut nicht in sie hinein, wie sie ihre jetzige Lage beurteilt. Das weiß man nicht. Nein, das weiß man natürlich nicht. Ich kann nur davon ausgehen, dass sie so in der Situation, wo sie jetzt ist, eigentlich, sagen wir mal, in den Umständen entsprechend zufrieden ist mit dem, was es ist. Sie lebt nicht in einem Heim oder in irgendeiner, das, was weiß ich, 0815 Unterbringstation. Das wollte ich gerade sagen. Sie hat einen Mann, der sie offensichtlich über alles liebt. Wie lange warst du mit ihr schon zusammen, als das Unglück geschah? Wir waren 37 Jahre zusammen, in sogenannter wilder Ehe. Ja. Und haben dann in Gummersbach, also in der PIW, geheiratet. Mhm. Da ist sie aus dem Wachkoma kurz erwacht. Ach, sie ist kurz erwacht aus dem Wachkoma bei der Trauung? Nein. Sie ist vorher wach geworden. Mhm. Und dann haben wir in Bergneustadt in der PIW geheiratet. In Gummersbach. War sie da im wachen Zustand? Da war sie in voll geschäftsfähigem Zustand. Und sie wusste, dass sie vorher im Wachkoma gelegen hatte? Alles, natürlich, ja. Hat sie was darüber ausgesagt, wie sie das empfunden hat? Richtig, jawohl. Naja, nicht ausgesagt, sie konnte ja nicht sprechen, aber sie hat alles mit ihren Händen, das heißt, sie konnte also mit der rechten Hand, konnte sie kommunizieren. Wie lange? Wir hatten eine Ja-Nein-Karte. Also. Und mit dieser Ja-Nein-Karte konnten wir dann kommunizieren. Und sie konnte also auch schüttelnde, drehende Handbewegungen machen. Das war also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ist also auch in der Zeitung in Gummersbach zu sehen. Toll. Das heißt, sie hat dann Ja gesagt, die Ja-Karte gezogen, als es um die Heirat ginge. Ja, das kann man auch im Fernsehen sehen, ja. Wie lange war sie denn dann aus dem Wachkoma raus? Leider nur einen Monat, also knappes Monat. Und dann fiel sie ins Wachkoma zurück durch einen sehr, sehr starken Krampfanfall. Und dann sind wir nach Gummersbach in die Klinik gekommen. Und dort hat man sie leider nicht zurückholen können. Da lag sie zehn Tage in einem Dauerkrampfsituation, vergleichbar mit dem Wadenkrampf für einen Laien jetzt, sage ich mal. Mhm. 5 Minuten krampfen, 5 Minuten Pause. 5 Minuten krampfen, 5 Minuten Pause. Das über 10 Tage, dass das ein Mensch überhaupt überleben kann. Das ist also phänomenal. Das ist ja ein ganz schlimmer Anblick, den du da auch miterlebt hast. Ich war ja auch bei OP war ich auch dabei, als sie den Schand bekommen hat. Als sie so verkrampft dort lag, was du gerade geschildert hast, gab es da mal... Keine Sekunde von ihr weg, nein. Gab es da Momente, wo du gedacht hast, vielleicht wäre es für sie erlösender, wenn sie sterben könnte? Auf jeden Fall, natürlich. Mhm. Natürlich denkt man in solchen Situationen ganz, ganz intensiv an solche Momente. Mhm. Nur, was fängt ein Außenstehender, und das bin ich in diesem Fall, was fängt ein Außenstehender damit an? Das heißt, derjenige, der etwas tun könnte, als Außenstehender, nicht als Angehöriger, kann ich ja gar nicht. Ne? Da ist man völlig ausgeklammert und machtlos. Absolut. Du kannst nichts machen. Nein, nein. Du kannst ja nicht ersticken oder irgendwas. Ist ja absurd. Habt ihr völlig abwegig. Habt ihr gemeinsame Kinder? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also die stehen dir nicht so zur Seite. Null. Null. Du bist also ganz allein auf dich angewiesen bei der Betreuung. Total, ja. Gibt es da in den Phasen des Betreuens in deinem Leben manchmal so Situationen, Momente, Minuten, wo du sagst, ich kann nicht mehr? Nein, gar nicht. Woher nimmst du diese große Zuversicht und Liebe? Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß auf jeden Fall nur, ich meine, wir sind ja 43 Jahre zusammen, das schmeißt man nicht einfach so weg. Mhm. Und ich verdanke diesen Menschen einen unglaublich großen Teil meines Lebens, was wir gemeinsam erlebt haben. Rudolf, ich möchte dir wirklich aus ganz tiefer Überzeugung, das sage ich nicht jetzt nur so daher, mein ganz großes Kompliment aussprechen und meinen Respekt, dass du deine Frau, die du liebst, nicht verlässt. Ich habe hier schon so schlimme Geschichten gehört, wo Schwerstkranke verlassen werden. Ich weiß, ja, ich weiß, ich kenne das auch. Ja. Ich weiß, ich habe es ja selbst in der FIF erlebt oder auch später draußen in vielen Einzelsituationen. Mhm. Und ich habe ja auch Pflegeheime gesehen, also katastrophale Zustände. Mhm. Also 0815-Pflege, also Stoppuhrpflege und diese ganze Geschichte habe ich hinter mir. Mhm. Und selbst wenn ich ins Krankenhaus eingeliefert werde, was ja zweimal der Fall war, nehme ich sie mit. Also das ist immer so amüsant gewesen. Ich bin der Patient, aber meine Frau wird gepflegt. Also alles ist gut organisiert. Also ja, nochmal meinen großen Respekt, Rudolf. Und ich wünsche dir für die weitere Zeit sehr viel Kraft und dass du deiner Frau so gut beistehen kannst wie bisher. Das ist ein ganz großes ein ganz großer Liebesbeweis. Toll. Mhm. Alles Gute. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Hab mich gefreut, dass wir reden konnten miteinander. Bleib gesund. Dankeschön, Rudolf. Alles Gute. Ja. Tschüss. Danke auch. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.32 Uhr. Ich weise euch jetzt hin auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt verhängnisvoller Sex. Und genau über solchen Sex möchte ich gerne mit euch sprechen. Also hattet ihr schon mal einen Sexunfall? Habt ihr euch mal eine schlimme Geschlechtskrankheit irgendwo geholt? Hat man euch beim Fremdgehen in flagranti vielleicht erwischt? Habt ihr schlechte Erfahrungen beim käuflichen Sex gemacht? Seid ihr ungewollt schwanger geworden? Oder hat man euch vielleicht auch schon mal zu einer ungewöhnlichen Sexpraktik gezwungen und das Ganze war für euch dann alles andere als leidenschaftlich und interessant, sondern sehr schlimm. Also verhängnisvoller Sex heißt unser Thema morgen. Ihr könnt euch per Mail wie immer melden, domian@wdr.de oder morgen gerne vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder während der Sendung. Freie Themennacht heute, wie immer dienstags und hier ist Nora. Nora ist 30 Jahre. Guten Morgen, Nora. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Nora. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um das Thema gestern. Also ich habe das Gespräch mitbekommen mit dem Rechts... Also er hat gesagt, er wäre nur Hooligan, war für mich aber ein getarnter Rechtsradikaler. Und das ging mir wirklich sehr nah, wie aggressiv er war und vor allen Dingen wie islamfeindlich, wie schwulenfeindlich der war. Und das war, also ganz ehrlich, das ist nichts, was man tolerieren sollte. Er hat sich sehr über Terroristen aufgeregt und ich finde, dass er nicht besser ist als Terroristen. Er ist Das ist genau, ja, das ist genau das Schlimme an dieser Richtung, dass sie mit den gleichen Waffen letztendlich agieren wie die Terroristen. Und dann kann man sie auf gleiche Ebene stellen miteinander. Richtig, ja. Das heißt, du hast dich darüber sehr aufgeregt gestern. Absolut, absolut. Ja. Also gerade ich mit einem afrikanischen Hintergrund. Ach so, hast deinen, verstehe. Das ich heißt komme aus Ostafrika. Aus Ostafrika, woher genau? Aus Somalia. Aus Somalia, bist du dort geboren? Ich bin in Somalia geboren und meine Eltern sind dann hier hingekommen, als ich kurz vor meinem dritten Geburtstag. Ah, da hast du gar nicht mehr so viele oder gar keine Erinnerungen an die afrikanische Heimat, oder? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Welchen Glauben hast du? Ich bin Muslima. Ah, dann hast du dich natürlich besonders angesprochen gefühlt gestern. Absolut, ja. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt und ich weiß, dass du homosexuell bist und er hatte quasi ein Problem mit Leuten wie dich und mich. Die irgendwie ein bisschen anders sind. Also er hat ja gesagt, dass er sie am liebsten alle wegballern würde, ob Muslime oder Schwule. Also der hatte wirklich sehr, sehr radikale Ansichten. Du bist dunkelhäutig, davon gehe ich aus. Ja, ich bin dunkelhäutig. Ja. Lebst du in auf dem Land in Deutschland oder in einer Stadt? Nein, Gott sei Dank lebe ich in Köln. In Köln, einer sehr toleranten Stadt, ja. Da bist du ja schon mal ganz gut aufgehoben. Sehr, total. Dunkelhäutig, Muslima, klingt auch so, als hättest du es vielleicht in deinem Leben nicht so ganz leicht gehabt. Stimmt das? Nein, ich hatte es absolut nicht einfach und meine Familie hatte es vor allen Dingen auch nicht einfach gehabt. Wir hatten Probleme mit Rechtsradikalen und deswegen hat dieser Mensch, der gestern angerufen hat, auch Erinnerungen von dieser Zeit hochgeholt. Wir hatten, ich kann nicht sagen, wo wir gelebt haben, aber wir haben nicht in Köln gelebt und es kam mal eine ganze Mannschaft zu uns, weil wir die einzigen Dunkelhäutigen waren in dieser Stadt. Und meine Eltern haben dann gedacht, das ist die lokale Zeitung und sie wollen uns willkommen heißen. Und das waren Rechtsradikale. Die haben dann tatsächlich Fotos von uns gemacht und das dann auch veröffentlicht. Die hatten da eine lokale Zeitung und wir haben dann auch ein Exemplar bekommen mit Hakenkreuzen im Gesicht. Und meine Geschwister waren damals sehr jung. Mein kleiner Bruder, der Jüngste, der war 2 Jahre alt. Wie alt warst du, als das passierte? 1 Jahr alt. Ich war sehr jung. Ich war in der 2. Klasse. Okay, ja. Ich müsste 7 Jahre alt gewesen sein. Und was ist denn daraus geworden? Wir sind Gott sei Dank durch die Kriminalpolizei da weggeholt worden und wurden dann in einem Asylantenheim versteckt. Das sind natürlich schlimme Eindrücke, die man hat. Wie lange lebt ihr jetzt in Köln schon? Also ich lebe in Köln seit 3 Monaten. Ach, so frisch noch? Ah. Ja, ich bin neu. Ach, deine Familie lebt nicht hier? Nein, meine Familie lebt auch in Deutschland, in einer Stadt ganz in der Nähe. Okay, und der geht's aber auch mittlerweile gut. Ja, den geht's ganz gut. Das ist auch so eine schöne Stadt wie in Köln und es ist eine sehr tolerante Stadt und es ist eine Stadt, in der man mit seinem Kopftuch arbeiten kann und keinen stört das, denn es ist wichtiger, was man im Kopf hat und nicht auf, was man auf dem Kopf trägt. Du trägst ein Kopftuch. Ich trage ein Kopftuch auf eine sehr, sehr moderne Art und Weise, also auf meine Art und Weise. Ich liebe Turbane sehr gerne. Ja. Und ich zauber dann daraus immer so Hüte und ich werde sehr oft angesprochen, ich werde auch von Frauen angesprochen, die krebskrank sind, die mich dann fragen, wie hast du das dann zusammengebunden und ich erkläre denen das dann sehr gerne. Warum trägst du Kopftuch? Weil ich es für mich entschieden habe Anfang des Jahres. Ich bin sehr gläubig, ich bete 5-mal am Tag und habe jetzt in der letzten Ramadan-Zeit habe ich den ganzen Koran gelesen und habe für mich dann wirklich beschlossen, dass ich diesen Weg gehen möchte. Dass ich als Muslima, also es hat mir immer gefehlt. Ich bin wirklich jemand, der sehr die Mode liebt und ich habe jeden Haartrend mitgemacht. Und irgendwann habe ich dann für mich entschieden, okay, das war eine Phase und jetzt möchte ich ein bisschen, die Amerikaner sagen immer modest, also ein bisschen bescheidener sein. Und für mich spielen Haare nicht mehr so eine große Rolle, sondern ich... Aber da könnte man ja, wenn man sagt, okay, ich will jetzt bescheidener sein, das kann ich gut verstehen, vor allen Dingen, wenn du dich mehr deinem Glauben zuwendest, aber dann könnte man ja sagen, okay, ich lasse mir einfach die Haare relativ kurz schneiden und mach kein Gedöns um die Haare. Aber warum, ich stehe da ja immer etwas verständnislos davor, warum die Haare verdecken? Domian, das ist einfach nur um, man sagt ja, dass Haare Reize sind und ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, wenn ich kein Kopftuch anhabe, es gibt auch bei mir Zeiten, wo ich auf einer Party eingeladen bin, auf einer somalischen Hochzeit und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Hälfte der Frauen tragen da kein Kopftuch und auch ich habe dann Lust, meine Haare zu glätten oder meine Locken offen zu tragen und ich werde sehr oft angesprochen, ich werde dann auch auf der Straße. Aber freu dich doch, wenn die Jungs dich angucken. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber... aber ich möchte das einfach nicht. Ich finde, dass es schmeichelt mir. Ich muss ehrlich sagen, ich werde immer noch angeguckt und angesprochen. Mhm. Und aber ich will es einfach nicht mehr. Also irgendwann habe ich mich menschlich so verändert, dass ich mir gedacht habe, ich möchte das einfach nicht mehr. Interessant ist ja, dass du diesen Wandel erst vor kurzem vollzogen hast, wenn du sagst, ab Anfang des Jahres erst. Richtig. Ohne Druck der Familie oder dergleichen. Das hast du für dich entschieden. Meine Eltern haben sich Sorgen gemacht, weil sie mir gesagt haben, es war auch eine Zeit, in der ich arbeitslos war und ich habe Arbeit gesucht. Und meine Eltern haben gesagt, du machst dir das Leben einfach nur schwer. Mhm. Zieh das Kopftuch doch irgendwann an, nach deinem Studium, dann wird es leichter sein. Und ich bin mit meinem Kopftuch zum Vorstellungsgespräch gegangen und mein Vorgesetzter hat nichts dazu gesagt. Und ich habe kurz vor dem Schluss gesagt, ich trage ein Kopftuch. Und er meinte zu mir, ja, dann ist das halt so. Wobei, diese Kopftuchempfehlung finden wir ja nicht im Koran. Nein, aber es heißt, dass die Frau ihre Reize verdecken soll. Und ich habe sehr lange Haare, die sehr lockig sind und wirklich auch nicht schlecht aussehen. Okay. Aber wie gesagt, man muss ja auch nicht immer alles verstehen, aber es geht darum, dass man das toleriert und dass man das hinnimmt. Natürlich kann man sagen, dass das ein Zeichen für ein seltsames Frauenbild ist. So wird es ja immer, so wird es ja auch transportiert. Domian, es ist doch eigentlich total unwichtig, ob ein bisschen Stoff auf dem Kopf liegt. Das ist doch unwichtig. Ich lerne jeden Tag sehr viele Menschen kennen und die sagen zu mir, dass sie mein Kopftuch nach 2 Minuten vergessen. Nora, was ich aber viel wichtiger finde als das Kopftuch, das interessiert mich. Du hast jetzt auch die schlimmen Vorkommnisse in Paris mitbekommen. Ja. Du bist gläubige Muslima. Was sagst du dazu? Ich war zu der Zeit in Frankreich, in Besançon. Und es ist 2 Stunden von Paris. Mhm. Und als ich das gehört habe, habe ich gebetet, dass es nicht Muslime sind. Mhm. Und es waren tatsächlich Muslime. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verurteile das zutiefst. Mhm. Ich finde, dass solche Menschen niemals in Frieden ruhen sollen. Denn sie haben Menschen auf dem Gewissen. Mhm. Wahllos haben sie Menschen getötet. Das heißt, das sind unsere Feinde. Das sind nicht nur die Feinde der westlichen Welt, sondern sie wollen alle töten. Alle, die nicht so sind wie sie. Und ich bin wirklich, ich habe Angst vor solchen Leuten. Mhm. Sage ich ganz ehrlich. Auch als Muslime habe ich große Angst vor solchen Menschen. Ja, weil diese Terroristen greifen, du sagst es ja sehr richtig, die greifen euch ja auch an. Ihr seid für die ja auch mehr oder weniger Ungläubige oder nicht richtig Gläubige. Und das die ist ja sind das die einzigen, die richtig glauben. Wir alle sind falsch. Sie sind richtig. Wir kommen alle in die Hölle, laut denen. Und sie sind richtig. Und deren radikale Sichtweisen und deren Morde sind alles erlaubt. Also so rechtfertigen die das. Was glaubst du, nun gibt es ja viele große in der Politik, sehr viele Diskussionen, was man machen soll. Wie kann man deiner Auffassung nach am besten dagegen vorgehen? Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn man Menschen eine Chance gibt, gerade in Paris, muss man ganz ehrlich sagen, in ganz Frankreich, ich habe mir dort die Hochhäuser angeguckt, die Ausländer werden komplett abgekapselt. Hier in Deutschland funktioniert das viel besser. Deutsche erlauben Ausländern, neben denen zu wohnen. In Frankreich wurden alle Ausländer, also fast alle, weggefärscht, wie Tiere in Hochhäusern reingetan. Mhm. Und das ist klar, dass Menschen, die da eingesperrt sind, die sich nicht weiterentwickeln können, die nur unter ihresgleichen sind, die alle frustriert sind und perspektivlos sind, klar, dass diese Menschen radikal werden. Domian, wenn man die Deutschen irgendwo einsperren würde, ne? Natürlich. Die würden durchdrehen. Natürlich. Und das würden auch Somalis. Also wenn man Menschen wegsperrt und denen keine Perspektive bietet, dann drehen die durch. Und ich finde, man sollte viel mehr diese Menschen reinholen in die Gesellschaft. Ich glaube, das hat man in Deutschland kapiert. Ja, aber nicht in Frankreich. Nee, in Frankreich nicht. Vielleicht kapiert man es in Frankreich irgendwie jetzt mehr. Ich auch. Nur, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das sind ja lange Prozesse, die sich erst entwickeln müssen. Hast du Sorge, dass in Deutschland auch ein so schlimmer Terroranschlag vorkommen kann? Ich hoffe nicht. Also ich bin wirklich, wie gesagt, sehr gläubig und ich bete jeden Tag, dass sowas hier nicht passiert, weil es reicht, dass es schon in Frankreich passiert ist. Es ist eine Schande, dass es überhaupt passiert ist, dass es überhaupt diese Menschen gibt. Und ich hoffe, dass es nicht hier passiert, gerade in Großstädten nicht. Mhm. Also nirgendwo soll es passieren, um Gottes Willen. Aber man macht sich natürlich auf Großstädten, macht man sich noch mehr Sorgen. Es gab ja heute schon wieder einen Vorfall in Tunesien. Du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, was auch wieder sehr schlimm ist. Liebe Nora, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und wir miteinander reden können. Das ist mir eine Ehre. Ich wollte immer schon mit dir reden und ich freue mich so sehr und ich finde deine Arbeit so toll. Du bist ein toller Mensch. Mach weiter, bitte. Übrigens finde ich es ganz wichtig, dass strenggläubige deutsche Muslime sich so äußern wie du, weil dadurch gibt es ein vernünftiges Gegengewicht, dass die Leute endlich kapieren, das ist nicht der Islam, was da passiert. Ja. Das ist nur eine Minderheit. Domian, ich bin nicht strenggläubig, ich bin sehr gläubig, aber ich bin sehr liberal und ich liebe Diversität. Ich will irgendwann Motivationstrainerin werden und ich möchte Menschen beibringen, dass sie so, wie sie sind, richtig sind. Gut, das ist ein Wort. Liebe Nora, alles Gute, schön, dass du angerufen hast. Dankeschön. Tschüss, ciao. So, nach der Nora kommt der Jakob. Und der Jakob ist 18. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jakob. Ich möchte heute von einem ausgefallenen Fetisch berichten. Du möchtest heute von einem ausgefallenen Fetisch berichten? Genau. Den du hast? Nein, den ich nicht habe. Ah. Den hat jemand anders. Erzähl. Ich würde den am ehesten als Erniedrigungsfetisch beschreiben. Mhm. Und zwar geht es darum, denunziert zu werden und in der Öffentlichkeit als Tunte erkannt zu werden und überhaupt schlecht dazustehen, wenn einen jemand sieht. Das hat jemand, den ich aus dem Internet kenne. Mhm. Und im Zuge dieses Fetisches wollte dieser Mensch, dass ich ihm schwuler Wichser tätowiere. Schwule was? Schwuler Wichser. Ach, das Wort schwuler Wichser tätowiere. Genau. Du bist... Das war großflächig, also ein Wort auf den einen Unterarm und das andere auf den anderen. Du bist Tätowierer? Nein, bin ich nicht. Nein. Aber du könntest das? Nein, das konnte ich auch noch nicht. Also ich habe davor auch noch nie tätowiert oder so. Er kannte mich aus Facebook und... Aber dennoch wollte der, dass du das tätowierst für ihn. Genau. Also er wollte, dass es irgendjemand tätowiert. Ich habe mich halt dann freiwillig gemeldet. Und hast du es gemacht? Ein Wort schon bisher. Am letzten Donnerstag, glaube ich, war das, habe ich ihm Schwuler schon mal tätowiert. Kann man das überhaupt? Ich könnte es nicht. Ich könnte jetzt nicht tätowieren. Kann man da nichts falsch machen? Eigentlich nicht wirklich. Also wir haben noch nicht den Anspruch, dass es besonders schön aussieht. Deshalb hatte ich da auch nicht sehr viel Druck. Aber es ist auch nicht anders, als irgendwas zu skizzieren. Man muss halt ein bisschen aufdrücken und Striche malen. Kann man nichts verletzen oder so? Nein, also wenn man sich jetzt nicht komplett stümperhaft anstellt, kann eigentlich nicht viel passieren. Trotzdem wäre ich vorsichtig. Ich höre gerade von meiner Regie, wir haben sogar ein Foto. Ja, genau. Wir haben ein Bild. Ja, okay. Ich sehe einen Unterarm, wo einfach nur Schwuler draufsteht. Genau. Großflächig. Der ganze Unterarm ist tätowiert. Das hast du gemacht. Jetzt aber nochmal zur Erklärung. Du bist auch schwul. Nein, bin ich nicht. Er ist auch nicht schwul. Achso, er ist auch nicht schwul. Nee. Und er will einfach... Es geht einfach nur darum, dass er als Tunte erkannt wird. Und das turnt ihn an? Das turnt ihn manchmal an. Das ist ja völlig irre. gibt er sich auch tuntig? Klar, also er hat blondierte Haare, Lippenstift, sonst geschminkt, permanent Make-up im Gesicht. Oder ist es verkappter? Er trägt Frauenkleider. Ja, achso, er trägt auch Frauenkleider. Ja, genau. Oder ist er ein verkappter Schwuler? Ach, ich weiß nicht, seine Sexualität ist wahrscheinlich einmalig auf dieser Welt. Also komplett abgefahren. Oder ist er vielleicht ein verdeckter Trans? Nee, er war früher heterosexuell, hat er gesagt, aber jetzt hat er gar keine Lust mehr auf irgendwas. Also jetzt asexuell. Wie ist dein Verhältnis mittlerweile zu dem Typ? Mein Verhältnis, also ich habe ihn davor auch gar nicht gut gekannt. Das war eine ganz flüchtige Internetbekanntschaft. Und mittlerweile, wir schreiben hin und wieder, es sind ja auch noch weitere Tattoos geplant, soll ja noch verändert werden. Außerdem ist sein Anspruch, dass er irgendwann komplett zutätowiert ist mit lächerlichen Sachen, mit irgendwelchen Schimpfungen. Aber wie komisch, warum wählt er dich dafür aus? Warum gerade dich? Er hat nicht mich ausgewählt. Es war auf Facebook die Frage, wer das macht, wer aus Berlin kommt und Lust hat, ihn zu tätowieren. Und ich habe mich schnell freiwillig gemeldet. Ich war einfach nur der Erste, der Ja gesagt hat. Warum hast du dich für so eine eher obskure Angelegenheit freiwillig gemeldet? Also mir hat Spaß gemacht. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Was macht daran Spaß? Das ist faszinierend, was die Menschheit so für Blüten treibt. Ja. Aber was macht daran Spaß? Es ist ja bizarr eigentlich. Was ist daran Spaß? Das kann ich dir nicht sagen, was daran Spaß gemacht hat. Das war eine lässige Atmosphäre, als wir das gemacht haben. Er ist ein sehr intelligenter Typ. Ich kann super mit ihm reden. Mhm. Und wir haben es gut verstanden. Du bist 18, wie alt ist er? Er ist irgendwas um die 45, würde ich sagen. Ach so, schon doch erheblich älter als du. Ja. Eine ganz andere Lebenserfahrung. Glaubst du, dass das Fetisch hat ja immer was mit Sexualität zu tun? Hat das eine sexuelle Komponente, diese Art der Erniedrigung für ihn? Nein, überhaupt nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das korrekt als Fetisch bezeichnen kann. Er selbst bezeichnet es als Fetisch. Ich wüsste jetzt nicht, was das ist. Vielleicht ist er einfach nur ein bisschen verrückt. Ja, er ist ein bisschen verrückt, das stimmt. Also es geht nie irgendwie um Sexualität. Hallo? Jakob ist... Die Leitung ist dann da. Jakob ist weg. Hallo? Hallo? Jakob ist im Orbit verschwunden. Das tut mir leid. Das war eine sehr lustige, nein, lustig nicht, komische, merkwürdige Geschichte. Zwischendurch nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Verhängnisvoller Sex. Ich möchte gerne mit euch sprechen über ungewöhnlichen Sex. Sex, den ihr vielleicht bereut. Sex, den ihr in sehr schlimmer Erinnerung habt. Sex, den ihr nicht nochmal braucht. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt uns schon mal unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung oder dann auch während der Sendung an. Hier ist Manuela. Manuela ist 45. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, lieber Domian. Hallo Manuela, ja. Du hast aber eine tiefe Stimme. Ja, ich habe eine tiefe Stimme. Ich bin eine sogenannte Transfrau. Das heißt, ich bin transsexuell. Ah, siehst du, ich habe es doch schon gedacht, dass irgendwas ist da nicht im Normbereich. Nicht im Normbereich, ja, das hört sich gut an. Ja. Ja, die Stimme, das ist noch eine Sache. Vielleicht mache ich nächstes Jahr noch die Stimmband-OP, aber... Kann man das eigentlich, kann man die Stimme operieren, dass die heller wird? Das ist ein Streitthema. Ja. Manche sagen ja, manche sagen wiederum nein. Ich glaube, eine halbe Oktave kannst du vielleicht ein bisschen höher. Also man kann auch, über die Logopädie. Das hatte ich dieses Jahr auch schon ein bisschen gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meine Stimme schon eigentlich sehr gut auch schon hoch gekriegt. Mhm. Und ich hatte ja dieses Jahr dann endlich mal eine angleichende Operation gehabt, sprich die Brust, den Brustaufbau und auch die Genitalangleichung. Und ja, da habe ich es leider schleifen lassen. Okay, man kann nicht alles auf einmal machen. Das heißt, das ist klar. Du hast jetzt Brüste und du hast keinen Penis mehr. Ich habe keinen Penis, ich habe eine sogenannte Neovagina. Das ist alles in Hamburg ist es gemacht worden. Wie heißt die eine Neo? Neovagina. Was bedeutet das genau? Neovagina, es ist eine sogenannte kombinierte OP-Methode. Das heißt, wie soll ich das nur erklären? Ich sag mal, es wird vieles wiederverwertet praktisch. Also die Eichel ist... Schon mal ganz gut, es wird nichts weggeschmissen. Ja, es wird absolut, vorsichtig gesagt, nichts weg. Es werden die Schwellkörper werden bewusst abgetrennt. Ja. Die Eichel wird kleiner geschnitten alles. Wie gesagt, das wird nachher die spätere Klitoris. Mhm. Ich sag mal, aus dem Hodensack werden nachher die Schamlippen geformt. Es wird nachher sogenannte Tiefe und Weite eingearbeitet. Also ich sehe quasi nicht anders aus wie eine Biofrau. Das heißt, wie eine Biofrau? Ja. Was ist eine Biofrau? Ja, eine Frau, die als Frau zur Welt gekommen ist. Ach so, die nennt man Biofrau. Okay. Der Begriff war mir noch nicht geläufig. Das heißt, wenn man dich jetzt so nackig, was ich in der Sauna sehen würde, so würde man denken, ist ein Mädel. Ja. Sieht man äußerlich erstmal so keinen großen Unterschied. Du siehst absolut gar nichts. Null. Nothing. Wann genau ist diese Operation gemacht worden? Die ist dieses Jahr am 1. Juni. Am 1. Juni, gut, das ist noch nicht so lange her. Ist das jetzt mittlerweile alles richtig verheilt schon? Ich hatte im Oktober eine sogenannte Korrektur-OP und da ist so ein bisschen, gepfuscht worden. Ah, okay, das heißt, das tut alles noch ein bisschen weh und ist nicht so richtig. Das tut alles noch verdammt weh. Das heißt, ich habe nächstes Jahr nochmal eine OP, das gleiche nochmal von vorne. Was ist denn da verfuscht worden? Was ist da verfuscht worden? Es sollte praktisch, die Schamlippen sollten schön gemacht werden, Venushügel und ich wollte gerne nochmal neue Tiefe und Weite rein haben. Mhm. Ja, das ist alles wunderbar gelaufen und du hast nach solchen Operationen sogenannten Verbandswechsel unter Vollnarkose, sagt man. Mhm. Und dort hatte sich bei mir leider eine Assistenzärztin ein bisschen ausgetobt und hatte mich quasi, hört sich das ein derbe an, wie eine Weihnachtsgans zugenäht. Und durch die ganze Schwellung sind die Nähte, also praktisch der Faden durch die Schamlippen durchgeknallt. Mhm. Ich habe höllische Schmerzen gehabt. Mhm. Und ich werde wohl nächstes Jahr in Essen operiert werden müssen. Mhm. Das muss ja auch alles ein bisschen schick aussehen. Mhm. Da muss nochmal die Brust ein bisschen korrigiert werden. Und also es zieht sich lange hin. Leider. Was ich jetzt gerade fragen wollte, aber das erübrigt sich, nachdem ich das jetzt gerade gehört habe. Du hast natürlich noch nicht mit einem Mann geschlafen seitdem. Ich habe vorher ein Doppelleben von 24 Jahren geführt und habe dort mit Männern was zu tun gehabt, die mich auch als Frau gesehen haben. Mhm. Sprich, da hatte ich ja noch meinen Penis, das heißt auch, da konnte ich ja nur anal. Mhm. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von den Männern sehr enttäuscht worden. Und stehst jetzt deshalb auf Mädels? Ja, auf Transfrau. Ah. Beziehungsweise auch auf Biofrau. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, uns sehen viele Männer, also oh Gott, ich werde mitunter auch so gerne als Männer morgen Bestie immer gesehen. Ja, ich sag mal, Männer sehen uns Transfrauen als billiges Sexspielzeug, ne? Ich wollte einfach gerne wissen, das interessiert mich wirklich brennend, wenn man so eine OP hat machen lassen, ob man danach wieder Sex ist, wenn man dann wirklich mit einem Typ schläft. Aber kannst du also doch nicht sagen. Also ich sag mal so viel. Ich, also die Operation selber ist, ich will jetzt nicht übertreiben, nicht gerade schmerzfrei. Also du hast deine Schmerzen, also du kriegst auch nette Schmerzmittel, kriegst du dafür. Du merkst nach der OP, also ich hatte das zumindest gehabt, du merkst untenrum alles. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ich stehe dazu, spiele auch mal selbst an mir. Das ist ja auch die Neugierde. Wie ist das nun? Du musst dich ja praktisch unten neu rum entdecken. Ja. Bis hin zu einem Orgasmus schon? Ja, ich habe Hammer Orgasmen, habe ich. Also null Probleme damit. Ja. Jetzt bist du 45 Jahre alt und hast dieses Thema wahrscheinlich dein ganzes Leben mit dir herumgetragen. Ja. Warum erst jetzt die Operation? Ja, warum erst jetzt die Operation? Ich habe mich genau am 01.01.2013 habe ich mich geoutet, weil ich sag mal, es kann sich kein Mensch vorstellen, was die für eine Hölle erlebt. Ich sage mal so viel, es ist leichter zu sagen, du bist schwul, du bist bi, du bist lesbisch oder du stehst auf, was weiß ich, SM oder ach Gott, was weiß ich. Genau. Es ist aber nicht leicht, dass du über deinen Lippen sagst, hallo, ich bin im falschen Körper, ich bin eine Frau. Ja. Und das ist so, ich sag mal, oder überhaupt das Thema Transsexualität ist in Deutschland neu, ganz frisch. Vielleicht lass es 2-3 Jahre erst so richtig aktuell sein. Mhm. Und ich werde von vielen Leuten, die mir dann sagen, oh Gott, ja, wenn das schon mit 19, warum hast du das nicht mit 19 ausgelebt? Ja, Kinder, die Uhren haben damals anders gelaufen. Ich hätte man wirklich tot therapiert. Ja, ja. Also ich glaube, da wollen wir nicht irgendwie verschönern oder wie oder was. Mhm. Hast du denn in den Jahren auch ein, was man so normales Leben, warst du verheiratet, hast du Kinder? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es verstehen viele Menschen nicht. Ich habe nicht gelebt, mein lieber Jürgen. Du hast nicht gelebt. Ich habe vegetiert, du musst dir vorstellen, ich habe ein ganz mieses, fieses Doppelleben geführt. Du spielst eine Show, du spielst ein Theater, du gehst als Kerl, gehst du zur Arbeit. Ich habe einen Rettungsdienst, ich bin Rettungsassistent. Mhm. Ich bin als Kerl zur Arbeit gegangen. Ich bin als Kerl von der Arbeit gegangen. Als Kerl mit den Kumpels unterwegs gewesen. Mhm. Und wenn du denn mal einen Freilauf hattest, dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin entweder nach Lübeck, nach Kiel, nach Hamburg gefahren. Also ich muss sagen, ich komme hier oben von Ostholstein. Ja, ich höre es an der Stimme, an der Sprache. Und dann habe ich mich irgendwo an irgendeiner Raststätte als Frau fertig gemacht. Mhm. Dort heimlich, praktisch durch die Gegend gegangen. Wer wusste überhaupt von deinem Geheimnis all die Jahre? Ja, man mag jetzt vielleicht drüber lachen, das ist meine liebe Oma gewesen. Die Oma? Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so wirklich mit 19, das ist passiert. Ich hatte ein bisschen Kajal auf den Augen gehabt und meine Oma, die guckte mich an und das war eine ganz liebe, tolerante Frau. Mhm. Und die guckte mich so schief von der Seite an und sagte, Mensch, Kind, mit dir stimmt was nicht. Ja, was willst du da jetzt für machen? Und dann habe ich ihr gesagt, ach komm, scheißegal, zieh die Hose runter, das ist deine Oma. Mhm. Die hatte ich als Baby gewickelt, was nicht alles. Mhm. Und dann hat die mich angeguckt, hat bittere Tränen geweint, hat gesagt, Kind, bist du bekloppt. Du kannst doch kein Doppelleben führen. Liebe ist offen, oute dich. Ah. Was für eine tolle Oma. Und das hat diese Frau bis zu ihrem Tod 2003 mir immer in den Ohren gelegt. Super. Immer. Super. Da und kannst du aber stolz sein auf die Oma. Ja, also die hatte absolut keine Probleme. Sie hatte bloß immer gesagt, Mensch, Kind, verdammte Scheiße, leb dein Leben, du gehst von kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gelebt. Ich habe nur vegetiert. Du musst dir mal so überlegen. Umso toller, dass du es jetzt hast machen lassen. Manuela, die Sendung ist gleich rum. Ja. Ich muss mich leider verabschieden, aber ich freue mich trotzdem, dass wir haben reden können. Toll, dass du es hast machen lassen. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Die Applaus. Tschüssi. Jetzt war die Stimme ein bisschen höher. In der Technik, Volker Tarke. Morgen sind wir wieder da. Verhängnisvoller Sex heißt unser Thema. Ich hoffe, wir sind pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schlaft gut. Bis morgen. Tschüss.